Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, Freitagnacht. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ausschließlich wie unser Name sagt, nämlich im Radio, Talk Radio. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei heute Nacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer Freitagnacht eine offene Themensendung. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden heute und jetzt als erstes mit Matida, 31 Jahre alt. Ja, das heißt aber nicht Matida, sondern Madita. Ach, Madita. Genau. Madita. Genau. Und was ist das für ein Name? Das ist, du kennst sicher Astrid Lindgren, ne? Ja, nicht so ganz gut. Ja, aber so gut, dass du den Namen richtig aussprichst. Aha, also es kommt aus den Büchern von Astrid Lindgren. Genau. Aha. Okay, um was geht's? Um was geht es? Es geht darum, dass ich sehr glücklich bin, dass ich sehr verliebt bin und dann eine sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte, die auch viel mit einem großen Geheimnis zu tun hat. Mhm. In Anlehnung an unser Thema Geheimnisse vor kurzem? Ja, genau. Mhm. Genau. Ja, fange ich einfach mal an zu erzählen. Ja. Ich liebe einen wunderbaren Menschen, der einfach traumhaft lieb ist, es ist großartig. Es ist wie Sternenhimmel, es ist wunderschön. Mhm. Ein Mann. Ein Mann, genau. Ein Mann. Mhm. Schon lange? Noch nicht sehr lange. Das heißt? Das heißt, der erste Kontakt, den wir hatten, der war erst vor einem Monat. Ach, vor einem Monat ja, erst? Ja, mhm. Vor einem Monat erst. Mhm. Wo hast du ihn kennengelernt, diesen wunderbaren Mann? Ja, das ist das große Geheimnis. Aha. Und zwar ist es so, dass ich als Telefonseelsorgerin arbeite. Ja. Und eines Nachts einen Anruf bekam. Aha. Von einem Mann, der weinte, der verzweifelt war, der ganz furchtbar traurig war. Aha. Und mir seine Geschichte erzählt hat. Mhm. Und wir haben über eine Stunde miteinander gesprochen. Und habe ihm so eine Hand gereicht in dem Gespräch, wie ich es dann auch halt immer mache. Und mhm. Dass er eben etwas unternimmt, dass er losgeht, dass er rausgeht, dass er sich Hilfe sucht und so weiter. Mhm. Und er war so verzweifelt, dass ich ihm gesagt habe, okay, wir machen halt einen Deal. Sie ziehen los, um sich Hilfe zu suchen und ich sage Ihnen, wann ich meinen nächsten Dienst habe. Das habe ich gemacht und er hat wieder angerufen. Mhm. Darf man das so sagen? Nein, eigentlich nicht. Das ist völlig anonym eigentlich. Nein, ja. Was heißt, man darf es sagen? Also es ist natürlich völlig anonym. Es ist natürlich auch völlig anonym, wenn ich ihm sage, hier, pass auf, ich habe da was in 2 Wochen meinen nächsten Dienst. Ja, okay. Aber du hast es dann gesagt? Das habe ich gesagt. Damit bin ich sicherlich auf sehr dünnem Eis gewesen, aber damit habe ich kein Problem, dass ich das gesagt habe. Ne? Dann hat er wieder angerufen? Dann hat er wieder angerufen. Mhm. Und beim zweiten Gespräch war es dann so, dass er mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, dass ich mich so die ganze Zeit gefragt habe, was macht der mit mir? Mhm. Ne? Mhm. Und was mache ich mit ihm? Mhm. Und was läuft da zwischen uns? Dann habt ihr euch verabredet? Nein. Haben wir nochmal wieder uns im Dienst verabredet. Aha. Und er ist Alkoholiker und hat dann aber wirklich auf dieses erste Gespräch hin hat er einen Entzug gemacht. Mhm. War jetzt also in dem Entzug, lief dann von da aus auch ein drittes Mal wieder an. Und und ab dem Zeitpunkt habe ich mir dann überlegt, so bevor dieses dritte Gespräch war, was mache ich, wenn dieser Mensch mich nach meiner Telefonnummer fragt oder mit mir in Kontakt bleiben will. Hat er dich gefragt? Mir war völlig klar, dass ich das natürlich nicht machen werde, aber ich habe es natürlich gemacht, sonst hatten wir keinen Kontakt mehr. Ja. Da hast du natürlich dann die Regel der Telefonseelsorge überschritten und zerbrochen. Genau. Ne? Ja. Hat das jetzt, ehe wir jetzt in der Geschichte weitergehen, hat das irgendwelche Folgen da für deine Tätigkeit? Im Moment nicht, da es niemand weiß. Es weiß niemand. Gut, dann wollen wir gar nicht weiter darüber groß sprechen. Dann hast du diesen Mann kennengelernt. Und jetzt eigentlich erst seit einem Monat läuft das so, hast du gerade gesagt. Genau. Ihr seid jetzt ein großes, verliebtes Paar. Ein riesiges, großes, verliebtes Paar. Es ist, wie alt ist er? Er ist 44. 44? Mhm. Ja, ist doch ein schönes Alter. Du bist 31. Ja, ne? Das sage ich ihm ja auch. Sowas kommt wahrscheinlich in den Telefonsaisonen äußerst selten vor, ne? Ja, das denke ich auch. Ich denke auch, dass ich da wohl wahrscheinlich nur zu die Einzige bin. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei mir hier. Wenn ich jetzt mich in eine Stimme sehr verlieben würde, dürfte und würde ich das ja auch nicht machen. Ich habe es auch in all den Jahren noch nicht gemacht, mich privat mit jemandem in Verbindung gesetzt. Manchmal denke ich das aber auch. Mann, ist das ein Netter oder eine Nette. Würdest du gerne mal kennenlernen. Aber ich habe es dann doch noch nie gemacht. Ja, es ist schon heiß auch so, wenn man wirklich nur diese Stimme hört. Ja. Also, ihr seid guten Willens und habt den Plan, weiter zusammen zu sein? Ja, das haben wir. Und würdest du sagen, dass das der tollste Mensch ist, den du bisher so als Beziehung kennengelernt hast? Ja, es ist also wirklich, obwohl wir uns eben wirklich noch so kurz kennen, eine so intensive Beziehung, das ist... Was ist seine beeindruckendste Eigenschaft für dich? Es sind ganz viele tausend kleine Sachen. Es sind einfach die Sachen, dass mein Telefon klingelt, wenn es mir gerade schlecht geht und er ruft an. Mhm. Es ist die Art, wie er sagt, einfach, hallo mein Schatz. Mhm. Es ist einfach, Art, Briefe zu schreiben und damit die Sachen reinzubringen. Und, ist einfach verliebt und schwebt auf Wolke 7. Nee, nicht auf Wolke 7, ich bin schon noch auf dem Boden. Ah ja. Na gut, aber du bist halt sehr verliebt. Ja, schöne Geschichte mit einem kleinen Geheimnis. Was meinst du denn, was passieren würde? Würde dein Chef dich da rausschmeißen, wenn das rauskäme? Das ist ehrenamtlich, also von daher sind die froh um jeden, den sie haben. Ach so. Na gut, hängen wir es nicht weiter an die große Glocke. Ist ja auch gut, es ist eine Liebe entstanden und wer will da was gegen haben? Genau. Ne? Ist das das Schönste überhaupt? Ja, wir dürfen es nicht erzählen, wie wir uns richtig kennengelernt haben. Genau, das hast du jetzt einmal hier bei mir erzählt. Das ist ein süßes Geheimnis. Genau, und dann ist auch jetzt wird da der Mantel des Schweigens umgehängt. Ja, ich bin sowieso wohl nicht im Einzugsbereich eures Senders. Umso besser. Also hier nicht unbedingt hören. So, jetzt verabschiede ich mich von der Frau mit dem schönen Namen Madita. Sehr schöner Name. Alles Gute euch beiden. Ja. Tschüss. Schöne Nacht. Ja, danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Freunde. Freundinnen draußen im dunklen Nordrhein-Westfalenland. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, jetzt hier in tiefer Nacht, live über alles Mögliche und alles Unmögliche, könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111. Ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Diese beiden Nummern sind kostenfrei. Sonja ist da. Sonja ist 29 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Ja. Hier ist Sonja. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das für mich das erste Mal ist in der Öffentlichkeit. Ich mag aufgeregte Frauen, Sonja. Ja, danke. Das freut mich auch. Ja, warum ich anrufe, ist, ich habe eine chronische Hepatitis C. Oh, das ist ein wenig zum Lachen. Nee, eben. Mhm. Ich habe es trotzdem immer versucht, stark zu sein, aber jetzt bin ich an einen Punkt angekommen, wo ich einfach nicht mehr die Kraft hat, stark zu sein. Eine chronische Hepatitis C. Ja. Ich bedauere immer sehr, dass man in Deutschland und in der Öffentlichkeit viel zu wenig über Hepatitis C redet und weiß. Insofern, und darum habe ich mir gedacht, wäre das vielleicht mal ganz wichtig, gut, da vielleicht auch mal welche anrufen, genau, und vielleicht darüber reden. Ja. Fangen wir mal ganz vorne an. Weißt du, wo du dir diese Krankheit geholt hast? Nein, wir können es nicht hundertprozentig sagen. Es sieht so aus, dass es von einem OP kam, da ich auch Darmverschlüsse habe, eben sehr arg auch mit Darm zu tun habe. Und damals eine lebensrettende OP hinter mir hatte. Und wann war das? Das ist jetzt 15 Jahre her. Ah ja, so lange schon. Mhm. Also die Übertragungswege, kann man dazu sagen, sind ähnlich wie bei AIDS. Ja. Es ist Blut, es sind Körperflüssigkeiten. Ja, Körperflüssigkeiten bei Hepatitis sagt man weniger, es ist eben zu wenig erforscht. Ja. Das ist weniger. Also da müssen es wirklich schon große Mengen rein, die in den Körper reingehen. Also Geschlechtsverkehr ist zum Beispiel eine Sache, wo die eben sagen, das ist so gering. Also von 1000 ist da wirklich vielleicht mal einer bei. Also dass sie das noch nicht hundertprozentig sagen können, dass es wirklich vom Geschlechtsverkehr kommt. Man sagt eben viel Alkohol, Drogen. Und dieses, wenn man dieses hört, dann erschreckt man. Und viele Leute wissen gar nicht, dass es nicht daher kommt, dass es noch ganz, ganz viele Wege gibt, wo man sich anstecken kann. Wieder? Sag mal ein paar. Also viele Menschen denken, das ist wirklich nur durch Drogen, Alkohol. Wie kann man sich noch anstecken? Also das ist zum Beispiel, wenn ein Patient beim Zahnarzt gewesen ist und es wurde nicht steril genug gearbeitet, dann kann es sein, dass durch mich zum Beispiel, wenn jemand zum Zahnarzt geht, das hinterher auch bekommt. Also da Frauenärzte bei OPs, wenn es Ärzte selber haben und beim OP sich verletzen und das eben in den Körper rein gelangt. Es ist bei jeder OP ja eigentlich gefährlich, ne? Ja, ja. Ja, und bei mir kann man das eben nicht ganz hundertprozentig sagen. Und bei mir hat sich das auch ganz, ganz lange versteckt gehalten. Wie lange, anders gefragt, seit wann weißt du, dass du die Krankheit hast? Ich weiß es jetzt im Jahr nur 6 Jahre. 6 Jahre, du bist jetzt 29 Jahre alt. Ja. Wie waren denn die ersten Anzeichen, die ersten Symptome? Ja, also die ersten Symptome waren so, dass ich bin eigentlich so ein Mensch, der tanzt. Tanzen ist mein Leben, viel Kraft und ja, immer eigentlich für jeden da. Und das war auf einmal nicht mehr. Ich habe einfach keine Kraft mehr gehabt. Die kleinsten Arbeiten haben mich schon völlig fertig gemacht. Also Erschöpfungszustände. Erschöpfungszustände, also ähnlich, als wenn man eine Grippe hat mit hohem Fieber. Aber du hattest kein Fieber. Nein. Du warst einfach so fertig. Ja, genau. Mhm. Also so hat sich das bemerkbar gemacht. Aber da geht man ja, glaube ich, noch nicht direkt zum Arzt, ne? Oder das bei mir ziemlich häufig wurde und auch schon ganz arg, dass ich schon umgefallen bin, wo es in der Wohnung gelegen habe, bin ich hingegangen und die haben gedacht, ach, das ist, die haben es eben ein bisschen so auf Psyche abgestempelt und haben das einfach irgendwie gar nicht richtig geglaubt, weil sie eben keine Krankheit sehen konnten, keine Erkältung, kein Fieber, kein gar nichts. Das war für die unverständlich. Nun kam es, dass ich im Januar vor 5 Jahren, jetzt im Januar 6 Jahre, operiert worden bin. Und die Ärzte haben schon gesehen, dass meine Leberwerte erhöht waren, haben aber nichts weiter gemacht. Nun war ich aber auch Blutspenderin und die haben dann mich angeschrieben und haben mir praktisch geschrieben, ich brauche mir keinen Kopf machen, das ist kein AIDS, aber mit meinen Blutwerten stimmt was nicht. Und so ist das nachher alles ins Rollen reingekommen. Also diese Krankheit nistet sich in der Leber, ne? Ja. Wie kann man das sagen? Eine Lebererkrankung. Es sind viele Jahre vergangen. Wie hat sich dein Zustand verschlechtert? Ja, also da gibt es Therapien, die nennt man Interferon. Und die auch bei vielen Hepatitis-Kranken hilft. Und bei vielen eben nicht, weil diese Hepatitis C wird nochmal in 6 Stufen aufgeteilt. Und da gibt es dann die 1a, die 1b und ich habe leider die zweitschlimmste, wo die Therapie eben sehr schlecht anschlägt oder sagen wir mal gar nicht. Und diese Therapien habe ich auch schon 2-mal gemacht, dass meine Leberwerte wirklich so in Ordnung waren, dass man gar nicht erkennen konnte, dass ich krank war. Da musste die Therapie aber abgebrochen werden, weil die eben auch mit sehr hohen Nebenwirkungen verbunden ist. Nach 6 Monaten, dann waren meine Werte einen Monat noch in Ordnung und dann sind sie so dermaßen in die Höhe gestiegen, dass es jetzt eben auch richtig angreift. Und ich seit Monaten eben wirklich nur noch schlapp bin und überhaupt nicht weiß, wo ich eigentlich stehe. Also darauf wollte ich jetzt auch noch hinaus. Die immer stärker werdenden Symptome, gehen die über das Schlappsein hinaus oder gibt es noch andere Symptome? Gibt es Fieber, gibt es andere Erkrankungen? Ja, es gibt begleitende Erkrankungen. Was die Ärzte eben auch alle nicht so hundertprozentig wissen, weil das ist noch nicht lange in der Forschung, diese Hepatitis C. Also du hast zum Beispiel Haarausfall, deine Zähne gehen dir so kaputt. Du hast sehr viel mit den Nieren auch. Also es geht auch auf Nieren, Galle. Dann hast du Oberbauchschmerzen. Ist damit verbunden. Die Leber selber kann nicht wehtun, das wird auch jeder absagen, das ist auch richtig so. Aber die Organe, die drumherum sind, dadurch, dass die Leber eben angegriffen wird, geht das eben in die anderen Organe und die fangen dann auch an, teilweise richtig heftig weh zu tun. Im schlimmsten Fall, an was stirbt man, wenn man Hepatitis C hat? Also die Hepatitis... Leberversagen, oder? Ja, das ist dieses Leberversagen, das wird zu einer Zirrhose. Aus dieser Zirrhose wird Krebs. Achso, eine Hepatitis C mündet immer in Krebs? Nicht immer, nein. Aber es kommt deswegen, das ist schwer jetzt so alles so zu sagen, weil dafür ist das einfach zu großflächig und es kommt auch drauf an, was für ein Typ Hepatitis C du hast. Und ich gehöre nun mal leider zu allen, die Schlimmsten mit haben, was eigentlich zum Tod führt, solange die Forschung da nicht einfach weiterkommt. Gibt es denn da eigentlich genügend Forschung oder ist das eine Reihe? Nein, ich finde, das ist zu wenig, ist einfach zu wenig. Also du meinst, dass man mehr über AIDS forscht als zur Thematik Hepatitis C? Und über Hepatitis C spricht man auch fast überhaupt nicht. Ja. Man kriegt sehr schwer Informationen. Neulich mal so eine Zahl gelesen, dass es viel, viel mehr Hepatitis C-Erkrankungen in Deutschland gibt als AIDS-Erkrankungen. Ja, und es heißt auch, dass mehr Hepatitis C-Patienten sterben als AIDS-Patienten. Mhm. Das ist auch schon erwiesen. Sag mal, Sonja, nun bist du 29 Jahre alt und es geht dir auf Deutsch gesagt beschissen. Ja. Du kannst wahrscheinlich auch gar nicht mehr arbeiten, bist Frührentnerin oder so? Nein. Gar nicht. Ja, da muss ich jetzt am Montag hin, am 29. Das wollen wir jetzt versuchen einzureichen. Ja. Dass ich eben Frührentnerin werde, weil das teilweise auch überhaupt gar nicht möglich ist zu arbeiten. Also sind mal Tage dabei, wo du denkst, du kannst Bäume ausreißen und dann bist du dabei, diese Bäume auszureißen und dann kannst du nicht mehr. Was bist denn du vom Beruf? Ich bin gar nichts. Ich bin Hausfrau und Mutter. Ach so, du hast Kinder? Ja, ich habe zwei. Die eine ist 7 und die andere ist 10. Oh, das sind natürlich auch Belastungen. Das ist eine ganz und das ist mein schlimmstes Problem eben an dieser ganzen Sache. Zumal die Kleine hat Epilepsie. Mhm. Das kommt bei mir eben noch dazu. Mhm. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, wo du diesen Krankheitsverlauf so geschildert hast bei dir und es eben auch so dargestellt hast, wie schwierig und wie schlimm es ist. Und jetzt in deinem Alter, welche Prognosen geben dir die Ärzte? Ja, das ist eben das Problem. Du fühlst dich von diesen Ärzten eben ziemlich alleine gelassen mit dieser ganzen Sache. Und eine Arzt sagt, wenn du diese Therapie machst, hast du eine Chance von 50-60%. Der andere sagt 80 und du machst diese Therapie und kein Mensch kann sich vorstellen, was diese Therapie, das ist die Hölle, das ist wirklich die Hölle. Mhm. Diese Therapie alleine durch diese ganzen Nebenwirkungen, du hast wirklich bis zu 40 Fieber. Jedes Mal, wenn du diese Spritzen gibst, du hast Knochenschmerzen, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Also das ist ganz schlimm. Mhm. So, das heißt, im Klartext weißt du gar nicht, was dir bevorsteht, wie es weitergeht. Ganz. Ich habe eine Studie, hier in Lübeck war eine Studie darüber, wo ich so mal ein bisschen mit reinschnuppern konnte und so wenigstens ein wenig erfahren habe oder Internet. An alle Leute, die Hepatitis C haben, man kann sich auch im Internet sehr schlau machen. Das hat mir auch sehr weitergeholfen. Mhm. Wo ich eben einige Erfahrungen bekommen habe und die Ärzte sagten jetzt zu mir, nachdem meine Werte so schlecht sind und auch ich habe auch eine aktive Hepatitis jetzt, dass ich, wenn ich Glück habe, vielleicht noch 4 bis 5 Jahre habe. Das heißt, du musst dich zwangsläufig mit dem Tod beschäftigen? Ja. Du musst es auch im Angesicht deiner Kinder tun? Ja. Wie geht dein Partner, dein Mann damit um? Ich bin alleine. Ach, du bist alleine. Ich habe jetzt aber einen Partner. Der aber davon eben auch nicht. Ich taste ihn jetzt so langsam da rein, weil wir erst 7 Monate zusammen sind und das ist ihm auch ganz schwer. Der weiß das gar nicht? Ja, doch, er weiß es doch. Das war für mich auch ganz wichtig, ihm das zu sagen. Das würde ich auch nie verheimlichen. Er weiß es. Aber es ist eben schwer, damit umzugehen und er arbeitet auch. Das kommt eben noch dazu, dass man dadurch auch wenig Zeit und dann meine Schlafzustände, da bin ich froh, wenn ich in einer Ecke bin und einfach irgendwie... Und du musst den Haushalt machen und du musst dich um die Kinder kümmern. Ja. Wissen die Kinder, wie krank die Mama ist? Nein, die Kinder wissen insoweit, dass ich krank bin und nicht mehr diese Kraft. Also es ganz viele Tage gibt, wo ich nicht mehr die Kraft habe und dass es auch ganz viele Momente kommen werden, wo ich eben viel im Krankenhaus bin. Geht in dir eine ganz große Angst um, wenn... Ja. Du vor allen Dingen an deine Kinder denkst. Und, ja. An den Tod selber, vor dem Tod selber habe ich keine Angst. Ja. Für mich ist es teilweise, eher wie eine Erleichterung vielleicht, weil ich schon so viel im Leben durchgemacht habe und immer gekämpft habe und eigentlich immer wieder, ich sehe es als Bestrafung irgendwo an. Als Bestrafung siehst du die Krankheit an? Ja. Für das, was du bin missbraucht worden. Ich hatte keine gute, meine Familie, das war alles nicht so. Ich bin missbraucht worden, ich bin vergewaltigt worden, habe das Kind großgezogen von dieser Vergewaltigung. Liebt dieses Kind über alles. Ach, von den beiden Kindern? Das Ältere? Das Ältere. Ja. Oh Gott, da kommt ja eine ganz neue Problematik da noch dazu. Ja, das ist eben, ich bin voll vorbelastet und dann kam diese Krankheit und hat mich so aus dem Leben gerissen, wo ich sage, ich kann nicht. Aber ich lebe eigentlich praktisch wirklich nur wegen meinen Kindern weiter. Machst du Pläne? Was mit den Kindern geschehen sollte? Ich bin am Donnerstag beim Jugendamt gewesen und habe schon darum gebeten, dass man in Kontakt mit Pflegeeltern kommt. Aber solange ich noch meine eigene Kraft habe, möchte, dass meine Kinder bei mir sind. Aber dass die Pflegeeltern so wie Freunde erstmal sind, dass die Kinder und ich eben auch diese Pflegeeltern kennenlernen kann. damit ich wirklich weiß, meine Kinder haben es gut, wenn ich gehe. Hast du denn in all diesem Unglück oder in all der Belastung, der du ausgesetzt bist, hast du denn ein oder zwei Menschen, mit denen du dich oft austauschen kannst? Nein, leider nicht. Also Familie, nicht Freunde, das haben sich auch viele abgesagt. Also mit dem Partner geht es auch nicht so ganz? Nein, nicht ganz, es ist auch schwer, Domian, weil viele verstehen das nicht. Sie möchten es verstehen, aber sie können es einfach nicht verstehen. Und dann kommen da vielleicht auch oftmals Sprüche, die sie gar nicht so meinen. Ja, das liegt auch daran. Dass jedes Patient eben, oder ein kranker Mensch, sagen wir mal so in Anführungsstrichen, ganz ernst nimmt. Das liegt aber auch daran, dass diese Krankheit so unbekannt ist und so wenige Menschen das wissen. Aber es gibt auch mit Sicherheit, da könnte ich ja schon fast schwören, auch bundesweit Selbsthilfegruppen für Hepatitis C-Erkrankte. Da wäre ich jetzt drauf gekommen. Das war auch so eine Sache. Bis vor ein paar Monaten war hier in Lübeck eben gar nichts. Mhm. Also du hattest keine Anlaufstellen, du hattest gar nichts. Du hattest dieses olle Krankenhaus, wo du immer hingehen konntest, deine Spritzen und was sie weiterhin mit dir machen müssen. Aber du hattest keine Anlaufstelle, um mit Leuten zu sprechen, die dasselbe haben. Hat sich das geändert jetzt? Jetzt hat sich das geändert. Wir haben seit ein paar Monaten hier in Lübeck auch eine Selbsthilfegruppe. Wo gehst du da hin? Und da gehe ich hin. Und die letzten Monate konnte ich leider nicht mehr hingehen, weil mein Zustand das eben nicht zugelassen hat und meine Oma auch gerade gestorben ist. Aber gibt es ja nicht so, dass man sich da auch gegenseitig besucht zu Hause, wenn der eine eben nicht dahin gehen kann, ne? Ja, das ist, das machen die eben noch nicht, weil die sind auch selber alle noch. Ja, das ist keine erfahrene Gruppe, sag ich mal. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass das schon so eine kleine Hilfe ist, so ein Auffangbecken zu haben. Man kann man kann ja auch mal telefonieren oder so. Ja, also ich habe da eine, aber die möchte ich im Moment nicht, weil sie im Moment eben auch ganz, ganz schlimme Werte hat. Und ich weiß, wie schwer das ist, dass man das selber für sich erstmal verarbeiten muss, um mit anderen Menschen darüber sprechen zu können. Also Sonja, ich fasse jetzt deinen Anruf wirklich auch mal so als Information auf für unsere Zuhörer. Ja, das war für mich auch. Dass man einfach mal über diese Krankheit auch Näheres erfährt. Wenn du das gerne möchtest, biete ich dir an, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Ja. Das ist die Petra heute Nacht. Mhm. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du doch noch eine ganze Weile gut leben wirst können und dass du eine glückliche Zeit noch hast mit deinen Kindern, mit deinen Partnern. Ja, ich hoffe es auch. Von Herzen alles Gute, leg mal bitte auf und die Petra ruft dich an. Gut, danke. Auf Wiederhören, tschüss. Wie tapfer manche Leute klingen, die so schwer krank sind, das wundert mich immer wieder und denke dann so an mich. Und überlege mir, wenn ich so angeschlagen wäre und so fertig wäre, könnte ich dann so forsch auftreten? Hätte ich das Rückgrat und die Stärke? Ich wage das oft zu bezweifeln. Deswegen habe ich immer so hohe Achtung vor Leuten, die ein solches Schicksal so dann auch noch hinnehmen, wie die Sonja gerade. Jetzt bin ich verbunden mit Beate. Beate ist 16 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Beate. Ja. Was ist dein Grund? Weswegen hast du angerufen? Also, ich war in den Herbstferien, war ich in der Türkei und dann habe ich mich ziemlich stark verliebt in einen türkischen Jungen, genau. Der arbeitete in dem Hotel, wo ich wohnte. Wie alt? Er war 20. Mhm. Ja, und der Kontakt ist jetzt nicht abgebrochen, wo ich zu Hause bin. Mhm. Wir melden uns und er ruft mich auch so ziemlich jeden Tag an. Und einerseits freue ich mich da total drüber, dass er eben an mich denkt und dass er mir schreibt, dass er mich vermisst und mich liebt. Aber andererseits ist das total schlimm für mich, da ich genau weiß, dass da keine Zukunft für uns ist. Wie lange wart ihr denn quasi zusammen in der Türkei? Wie viel? Eine Woche, zwei Wochen? Ja. So lange waren die Herbstferien ja gar nicht. Ja, die waren 14 Tage und am zweiten Tag Hat's gefunkt, so richtig. Also am ersten Tag haben wir schon miteinander geredet und schon uns so kennengelernt und am zweiten Tag hat's richtig gefunkt. Warst du allein oder mit deinen Eltern? Mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und haben die Nase gerümpft oder war das für die okay? Nee, meine Mutter hat mich unterstützt und hat mir auch erlaubt, länger draußen zu bleiben und was später nach Hause, also ins Hotelzimmer zu kommen und so. Also sie war ganz lieb zu mir und hat mich da doch schon unterstützt. Wie weit ist es gegangen? Habt ihr auch miteinander geschlafen? Ja. Das ja. Mhm. Sagte sie mit einer romantischen Erinnerung. Ja, doch. Wo wart ihr denn genau in der Türkei? In Kuşadasi. Ach, da war ich auch schon mal. Ja. Da war ich auch schon mal. Das ist natürlich sehr weit weg. Ja. Und der junge Mann ist 20 Jahre alt. Und der junge Mann sieht jeden Tag hübsche junge Mädchen im Hotel. Bestimmt, ja. Naja. Ja. Das ist wirklich sehr traurig, sowas, weil es irgendwie, du hast es ja gerade selbst gesagt, es hat eigentlich keine Zukunft, ne? Ja. Du bist 16 Jahre alt, du bist doch wahrscheinlich Schülerin. Ja, ja klar, du hast gesagt, Herbstferien-Schülerin. Mhm. Er ist, was macht er da, eine Ausbildung oder jobbt er da einfach so? Ja, er jobbt da, also, und jetzt, wenn er nach Hause kommt, dann jobbt er wieder was anderes und dann geht er im Januar zum Militär. Ach, und dann geht er jetzt auch noch zum Militär. Mhm. Und wie lange dauert das? Höchstens 13 Monate. Ja. Aber daran, wo der eingeteilt wird. Immerhin eine sehr lange Zeit auch, ne? Wenn man so ganz frisch und jung verliebt ist und so weit auseinander. Ja. Habt ihr denn irgendeinen einen Plan noch, dass ihr sagt, okay, Weihnachten oder so, kommst du oder komm ich? Oder gibt's gar keinen Vorhaben? Ja, vielleicht wollte er kommen, wenn das alles klappt, aber das steht wirklich in den Sternen. Mhm. Ja. Ach, Beate, wie schlimm. Er hat mein Leben ganz auf den Kopf gestellt, denn bevor ich ihn kennengelernt habe, liebte ich ein ganzes Jahr lang meinen Ex-Freund. Wir waren schon gar nicht mehr zusammen und dann habe ich ihn kennengelernt und jetzt ist er irgendwie aus meinem Kopf raus. Und jetzt bist du aber auch ein Glückspilz. Einerseits. Ja, einerseits. Andererseits auch wirklich ein Pechvogel, ne? Genau. Da hast du ein Jahr eine unglückliche Liebe gehabt und hier hast du jetzt mal eine Woche was Tolles erlebt und nun ist es schon wieder alles finster, ne? Und traurig und kompliziert und... Also wenn man das jetzt ganz hart sagt, so von außen betrachtet, wahrscheinlich ist das aber nichts Neues für dich, du hast es ja selbst gerade anklingen lassen, kannst du dir das von der Backe kratzen, Beate? Ja, muss man das muss man so hart sagen. Ja. Das ist eine schöne Romanze und vielleicht ist es auch noch, vielleicht ist es sogar ganz, ganz gut, wenn er Weihnachten nicht kommt. Mhm. Weil dann bricht das alles nochmal raus und es wird nochmal aufgefrischt. Ja. Und dann ist er weg. Es gibt so viele nette Jungs in Deutschland. Bestimmt auch an deiner Schule. Auch so viele nette, auch so viele nette türkische Jungs in Deutschland. Wenn es denn ein türkischer Junge sein soll. Nee, muss er nicht sein, muss aber nicht. Der ist so einmalig. Der ist einfach einmalig und der ist so wunderbar, das gibt es eigentlich nicht nochmal, ne? Nee, bestimmt nicht. Ich habe keinen Trost für dich. Ja. Ich warne dich jetzt nur schon mal vor, dass eine harte Zeit auf dich zukommt. Ja, das merke ich. Und ich glaube ja, vielleicht bist du so ein Typ Mädchen, die dazu neigt, sehr, sehr lange so Dingen nachzutrauern. Wenn du ein ganzes Jahr deinem Ex noch nachgeschaut hast, Dann solltest du dich vielleicht ein bisschen am Riemen reißen und versuchen, dass es diesmal nicht so lange wird. Ich versuche. Denn dann ist man immer so blockiert für neue Sachen. Ja. Und du solltest nicht zu romantisch immer alles verklären. Wenn es zu romantisch in dir wird, dann musst du dir einen kalten Waschlappen an deinen Kopf werfen, so symbolisch, und sagen, Beate, komm mal wieder auf den Boden. Ja, das wird meine Freundin. Das ist gut, immer so eine Freundin hat das wichtig. Ja. Wie heißt er denn? Nebi. Nebi. Mhm. Nebi aus der Türkei. Ja. Beate, hoffentlich geht's bald vorbei, sagen wir es mal so. Ja. Damit du arm nicht leiden brauchst und du bald wieder verliebt bist hier. Wo wohnst du? In Krefeld. In Krefeld. Mhm. Mit einem Krefelder Boy, Christ. Alles Liebe. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Michaela, 26. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Michaela, was geht's? Ja, es geht darum, dass mein Mann einen neuen Job angenommen hat. Ja. Und dadurch auch einen neuen Arbeitskollegen kennengelernt hat. Du, einen von ihm. Ja, ich, ja. Aber mit dem arbeitet er ja halt zusammen. Mhm, mh. Und den finde ich eigentlich ganz nett. Was heißt ganz nett? Wohl ein bisschen mehr. Also jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann... Sagen wir mal, du hast dich ein bisschen schon verguckt. Ja, verguckt, ja, genau. Also verliebt kann man nicht sagen, dafür kenne ich ihn auch zu wenig, aber schon verguckt. Und wie lange seid ihr denn verheiratet, du mit deinem Mann? 4 Jahre. Und wie lange kennt ihr euch? 5. 5? Ja, wir haben also... Eigentlich verstehen wir uns auch ganz gut, bis auf, dass wir uns ein Haus gekauft haben und dadurch sehr viele Probleme hatten, weil das alles nicht so ganz glatt lief mit dem Haus und dann... Auch finanzielle Probleme? Das kann man eigentlich nicht so sagen, finanziell eigentlich mehr, weil mit dem Bau alles schief lief. Oh ja, das geht natürlich an die Nervensubstanz und kann auch ein gut funktionierendes Pärchen mal aus dem auf den Fugen geraten lassen. Ja, und wir haben auch einen kleinen Sohn, ja. Aber der ist also sehr aktiv und ja, auch ein bisschen sehr verwöhnt und ja, von Oma und auch von mir und ja, mit dem kommt mein Mann auch nicht so ganz klar. Ach so, wie alt ist denn der Sohn? Der wird erst 3,5. Ja. Und ja, wir haben also auch uns sehr ja schnell kennengelernt, schnell geheiratet, dann den Kleinen auch sehr schnell gekriegt und ja. So, Michael, jetzt der neue Mann. Ja. Wie oft hast du den schon gesehen? Also ja, da war immer mein Mann dabei und ja, schon des Öfteren. Also ich kann es jetzt nicht genau aufzählen, wie oft. Er kommt dann auch zu euch ins Haus, besucht euch. War auch schon mal da, ja. Hat er denn auch eine Beziehung? Der liebt Entscheidung. Liebt Entscheidung. Du machst ihm schöne Augen. Kann man nicht genau, das kann man eigentlich nicht sagen. Also ich weiß auch nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Ja. Also was hast du denn für eine Ahnung, wie er dich findet? Kann ich gar nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ja. Also es ist von seiner Seite auch nie irgendwie was rübergekommen. Er hat höchstens einmal angedeutet, also wenn er noch mal eine Frau kennenlernen würde mit so einem kleinen Sohn so in dem Alter, dann wäre er nicht abgeneigt. Also das hatte er wohl mal so gesagt. Naja gut, das muss nichts heißen. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass er in irgendeiner Form irgendwie sowas vermutet. Ich habe also am Sonntag mal bei ihm angerufen. Oh. Und ja, da war ich auf der Arbeit und da habe ich gefragt, ob wir uns nicht mal sehen könnten. Ich wollte ganz gerne mit ihm mal was besprechen. Aha. Oh, das war aber schon jetzt ein erster heißer Schritt. Ja, weil ich irgendwie sowas auch nicht gut finde, meinem Mann gegenüber. Eigentlich bin ich nicht der Typ dafür. So, und dann hat er sich doch sicher gewundert, was gibt es zu besprechen, oder? Ja, und da habe ich gesagt, das kann ich am Telefon nicht sagen und dass wir uns sehen müssten. Und das ist eigentlich, weil er dann wieder fragt, worum geht es denn, habe ich gesagt, dass es eigentlich eine Überraschung für meinen Mann wäre. Ach so. Und dann sagt er, ja klar, dann bin ich auch bereit und klar und so. Und ja, und sagte, ab 6:30 bin ich dann auch zu Hause. Aber das war er nicht, weil er nämlich, wie ich dann nachher erfahren habe, eine Verabredung mit einer anderen hatte. Aha, also er hat sich mit dir verabredet bei sich zu Hause und er war dann nicht zu Hause. Ja, also und hat sich auch bei dir nicht entschuldigt hinterher? Nee, also mein Mann sagt auch immer, wenn wir über seinen Arbeitskollegen reden, das wäre so ein Schussel und der würde immer sehr viel vergessen und er würde also, ja. Und er hat auch nie bei dir angerufen und hat gesagt, ach, entschuldige, ich habe damals gestern das vergessen und so, gar nicht. Nee, das hat er nicht gesagt. Woher weißt du denn, dass er sich mit einer anderen getroffen hat? Weil mein Mann mir viel von dem erzählt, also wir reden fast jeden Tag von ihm und das ist ja auch das Problem. Wenn wir nicht mehr über ihn reden würden, würde es vielleicht ja auch anders sein. Warum redet ihr denn jeden Tag über ihn? Weil er der enge Arbeitskollege ist? Nee, oder? Ja genau, engere Arbeitskollege und weil er immer irgendwie auch was in der Firma macht, wo man drüber reden muss. Also, sind die beiden Männer eigentlich sehr eng beruflich verbunden? Ja, die arbeiten in einer Schicht zusammen. Ah ja. Fahren auch immer zusammen zur Arbeit. Achso, das auch. Das heißt, er wohnt auch irgendwie um die Ecke. Ja, ein paar Straßen weiter. Wahrscheinlich. Noch? Noch, er zieht jetzt um. Er zieht jetzt einen Ort weiter. Achso, ich dachte jetzt in euer Haus. Das wäre noch schöner. Nee, sowas würde ich auch nicht machen. Michael, jetzt erzähl mir doch mal bitte, wenn der da gewesen wäre, ja. Was hättest du dem denn gesagt? Ja, das weiß ich ja. Ich hätte wahrscheinlich gefragt, ob wir uns nicht mal treffen könnten, zusammen nur essen gehen. Also ich würde nichts weiter Näheres jetzt machen, dann würde ich meinem Mann eigentlich die Wahrheit sagen wollen. Aber vielleicht denke ich ja nur, dass er so ja nett und toll und super ist, aber vielleicht ist er das ja gar nicht. Ja, hör mal, aber, ja klar, aber das ist natürlich schon eine sehr pikante Situation. Du triffst dich heimlich mit dem Arbeitskollegen deines Mannes. Ja. Und dann willst du, wenn du ihm gegenüberstehst, sagen, ach, können wir uns denn vielleicht nicht mal treffen und mal essen gehen? Das merkt doch nur wirklich der bescheuertste Typ, dass da irgendwas im Busche liegt. Ja, das würde ich ihm sagen, dass ich ihn eigentlich ganz nett finde und deswegen auch mal näher kennenlernen möchte. So, da gehen bei mir als Mann, wenn ich jetzt der wäre, gingen alle Alarmsirenen an und denken, oh, lass die Finger davon, ich will keine Komplikationen mit meinem Arbeitskollegen. Wenn ich nicht interessiert wäre, ne, vorausgesetzt. Aber ich meine, du bist dann aber doch schon sehr forsch und gehst voran, ne? Wenn du so Aktivitäten du läufst ja die große Gefahr, dass er das deinem Mann erzählt, ne? Stehst du da? Das ist ja gerade das Problem. Also ich habe eine Freundin, mit der habe ich darüber auch gesprochen und ja, die hat auch schon eine Affäre mit ihrem Arbeitskollegen hinter sich, aber mit ihrem Arbeitskollegen. Das war noch weniger schlimm. Ja. Jetzt sag mir nochmal, du hast gerade so ein bisschen geschildert über mit deinem Mann. Mhm. Du bist da nicht so ganz zufrieden, ne, in der Ehe. Nee, eigentlich nicht. Also im Moment geht es eigentlich, aber wir hatten auch schon so, dass wir dann so 12 Wochen miteinander überhaupt gar nichts hatten im Bett und von seiner Seite dann überhaupt auch gar nichts mehr kam. Und irgendwie hat sich das dann doch wieder ein bisschen zusammen, haben wir uns doch wieder zusammengerauft. Warum läuft denn dann nichts im Bett? Was ist die Ursache? Willst du nicht? Will er nicht? Ist es langweilig? Nee, er wollte nicht. Nee, ich bin eigentlich mehr die Aktivere. Dir macht es auch Spaß, mit ihm zu schlafen? Das schon. Mhm. Also Michaela, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist nicht klug, wenn du dich jetzt da an diesen Arbeitskollegen hängst. Die Gefahr, die Komplikationen, es ist alles nicht durchschaubar und du kommst vielleicht ganz schnell in Teufels Küche und ohne, dass du unter Umständen sogar was erreichst bei dem. Mhm. Vielleicht wäre es viel schlauer, wenn du mehr ein Auge legen würdest auf eure Beziehung und auf eure Ehe. Mhm. Und wenn das da nicht so richtig dolle läuft, dass du deinen Mann vielleicht mal bewegen könntest, dass ihr mal zu einem Eheberatungstermin gehen könntet, wenn ihr das allein nicht schafft. Aber dass ihr da auf jeden Fall erstmal ein bisschen euch bemüht um euch und du dich auch um die Ehe bemühst. Ihr habt ja nur ein Kind, bevor du es ausscherst. Irgendwann würde ich dir das nicht mehr empfehlen, wenn du sagst, die Unzufriedenheit ist jetzt so groß, aber das scheint mir bei euch doch noch nicht zu sein. Du riskierst ja jetzt alles, was du da machst. Und du riskierst es vor allen Dingen auf einer Basis. Du weißt überhaupt nicht, ob dieser Mann irgendwas von dir will. Ja, das stimmt. Wenn das noch gegeben wäre, dass der dir auch schon Signale gesendet hätte und so, dann ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber es kann alles in die Hose gehen und dann erfährt dein Mann das und du stehst wirklich völlig doof da. Mhm. Kriegst den einen nicht, weil dein Mann, deinen Mann hast du verletzt und stehst auch doof da. Also, ich würde es nicht machen. Finger weg von dem. Vielleicht ist es ein Wink des Schicksals gewesen, dass er nicht da war an dem Tag. Ja, das kann sein. Ne? Vielleicht wirklich ein Wink des Schicksals und kümmere dich um deine Ehe. Und wenn das nicht alleine zu schaffen ist, mach einen Termin bei der Eheberatung. 1, 2, das reicht ja manchmal schon aus, nur so ein paar klärende Gespräche. Ja, vielleicht ist es doch ganz gut, dass ich das einfach lasse. Vielleicht ist das auch irgendwie nur... Ja, im Moment so ein bisschen schönes Denken, mehr oder weniger. Vielleicht ist er ja gar nicht so toll. Vielleicht willst du ja auch mal ganz einfach deinen Mann eifersüchtig machen. Ich denke, das liegt auch daran, weil er hat eine kleine Tochter, der Arbeitskollege, und mit der unternimmt er noch viel. Und ist zwar jetzt Entscheidung, aber hängt auch sehr an seiner Tochter. Und mein Mann halt gar nicht an seinem Sohn. Ich glaube, das beeindruckt mich auch vielleicht, so ein bisschen. Vielleicht. Ne? Dennoch. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe und hoffe, dass es vielleicht sich dann doch alles so wieder regelt. Mhm. Alles Gute, Michaela. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr und 31 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Nathan, 63 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Nathan, um was geht es? Ich wollte mit dir reden. meine Lebensgefährtin ist Freitag früh um 20 nach 6 in meinen Armen verstorben. Wie alt war sie? 57. 57. Ist sie plötzlich verstorben oder war sie sehr krank? Sie war sehr krank. Sie ist operiert worden und war dann etwa 3 Wochen im Krankenhaus. Ja, und dann kam sie immer für Chemotherapie immer hin und her. Also es war eine Krebserkrankung? Ja. Und es war eine sogenannte amerikanische Chemo, die hier noch nicht ausprobiert worden ist. Die haben sie dann hier ausprobiert. Und das ging natürlich in die Brüche. Und dann haben sie sie nach Hause geschickt und dann bekam sie angeblich Chemotabletten. Ja. Und da wusste ich ja schon, was los war. Das ist denn die Tabletten zum Sterben. Die Tabletten zum Sterben? Ja. Ist das so? Das sind Scheintabletten, die gar nichts helfen. Die wahrscheinlich nur die Schmerzen lindern. Die lindern gar nichts. Die lindern gar nichts? Die lindern gar nichts. Das sind so die Tabletten, die geben, sondern der Patient soll den glauben, dass er, das, dass er damit über die Runden kommt. Und das alles wussten wir nicht. Ne? Die Hausärztin wusste über alles Bescheid, nur wir leider nicht. Und gestern Morgen, beziehungsweise... Lass mich kurz unterbrechen, Nathan. Du sagst, das alles wussten wir nicht. Beziehst du das auf diese Scheintabletten oder auf was anderes auch noch? Nein, wir wussten von ihrem ganzen gesamten Krankheitsbild nicht. Ach so. Man hat uns belogen. Im Krankenhaus hat man ja, auch belogen. So belogen. Was hat man dir denn gesagt oder ihr gesagt? Sie fragte wegen Rauchen. Da wurde ich schon misstrauisch. Da sagt der Arzt, natürlich dürfen Sie rauchen, denn Sie haben ja sonst nichts vom Leben. Da habe ich mir schon angefangen, meine Gedanken zu machen. Ja, so. Verständlich. Und lass mich auch noch kurz vorher fragen, was für eine Krebserkrankung genau es war. Sie hat Unterleibskrebs. Ja, ja. So, und dann sagt der Arzt, Sie haben ja sonst weiter nichts mehr vom Leben, dann können Sie auch rauchen. Ja. Und weiter? Da war ich über die Maßen enttäuscht. Ja, und dann ging es los. Der gestrige Tag, das war die Hölle. Dann wurde ich erstmal von der Tochter angerufen. Die hat mir das dann mitgeteilt von der Hausärztin. Die Tochter wohnt in Dortmund. Und hat mir das dann so mitgeteilt, dass es zu Ende geht. Am Freitag ist deine Lebensgefährtin gestorben? Freitag früh, 6:20 Uhr. Ja, und wann hat man dir das mitgeteilt? Ein Tag vor Donnerstag. Also ungefähr 12 Stunden vorher. Ja. Ich hatte gar keine Gelegenheit, mich irgendwie darauf einzustellen. Und woher wussten die das? Das ist deine, Die Hausärztin wusste das vom Krankenhaus. Und das Krankenhaus war ja zu feige, uns das mitzuteilen. Und die Hausärztin hatte sich verplappert. Das war ein Ausversehen, dass sie ihr mitgeteilt hatte. Nur meine Lebensgefährtin wusste das jetzt auch, dass sie unheilbar war. Aber sie hat geglaubt, sie könnte noch 5 bis 10 Jahre machen mit den Chemotabletten. So hat man die belogen. Das heißt, 1-2 Tage vor dem Versterben habt ihr erst erfahren, wie schlimm es ist? Ja, dass keine Hoffnung mehr besteht. Und schuld ist das Krankenhaus, schuld ist aber auch die Hausärztin. Auch die Hausärztin, sie hat uns auch nicht eingeweiht. Und dann da muss man aufpassen, Domin, was jetzt alle kommt noch, wie schlimm das wurde. Dann habe ich sie zur Toilette begleitet und so weiter. Das ging mittlerweile auch wieder ganz gut. Und dann sollte sie einen Rollstuhl kriegen und so weiter und sollte auch in Eile alles passieren. Das war ja alles ganz gut und schön. Dann habe ich die ganze Nacht bei ihr gesessen. Und dann kriegte sie Krämpfe. Das fängt mir die Hände an. Und dann erdroht Erstickungsgefahr. Das alles wusste ich ja gar nicht. Dann habe ich ihr die Hände massiert, die Finger einzeln auseinander gemacht. So. Dann ging es ihr wieder besser. Ja. Und dann sage ich immer zu, so geht das nicht, das schaffen wir so nicht. Ich rufe einen Wagen an. Ja. Und der dauerte bald über 40 Minuten, Domian, bis der Wagen ankam. Und dann kommen da 2 Kerle an, die noch nicht mal einen Arzt mit hatten. Das muss man sich reintun. Und dann sagen die mir ganz recht, darauf sind wir nicht eingestellt. Obwohl es ein Notarztwagen war? Ja. Und dann fingen ja die Schmerzen an. Dann fingen sie an zu schreien und sagen, muss ich sterben? Ich will nicht sterben. Ich möchte noch Weihnachten mit euch feiern. Und dann habe ich schon ganz fest. Arm gedrückt. Ja. Na, dann währenddessen waren diese Männer von dem Notarztwagen noch da? Die haben nur geguckt. Die haben nur geguckt. Die haben sie nicht in den Wagen genommen und ins Krankenhaus gefahren? Nein. Mhm. Und die haben auch nicht einen Arzt alermiert? Nicht mal, denn die wollten nachher einen Arzt kommen lassen. Dann habe ich die Hausärztin angerufen. Das war das vierte Mal, ja, wo ich den Krach geschlagen habe. Ja, ja. Denn sie hat sich ja angeboten, nachts zu kommen. Mhm, mh. Und ist die dann gekommen, die Hausärztin? Die kam dann. Ja. Und da hatten sie hier auf den Fußboden gelegt. Und das macht man mit Karnickrebspatienten. Mhm. So mit Wiederlebung und so weiter. Man, sie war ja voller Krebs. Denn mittlerweile wusste ich das ja nur denn auch. Ne? Mhm, ja, und da kam die nur an und machte so Handbewegungen und nix. Die voller Krebs, da brauchen sie nichts mehr machen. Hat sie gesagt, in deiner Anwesenheit? Ja, und da war sie aber schon tot. Da lag sie am Fußboden, die haben sie am Fußboden gelegt. Und sie ist auf dem Fußboden dann verstorben? Ja. Und ich hatte sie vorher noch im Arm gehabt, da war sie mir einmal weggegangen, habe ich das Gesicht massiert, da kam sie wieder zurück. Ja, und dann haben sie mich rausgeschickt. Hm. Und dann, das war alles. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich will das nochmal überschlafen. Ich habe denen angedroht, rechtliche Schritte. Ja, vor allen Dingen auch der Hausärztin gegenüber. Ja. Was ist das für eine Hausärztin? Die Hausärztin fühlte sich von mir noch bedroht. Wie lange ist denn das eure Hausärztin schon? Also ich würde sagen, seit 1980 ungefähr. Also so lange, 20 Jahre. Man kennt sich und dann hat man doch eigentlich ein Vertrauensverhältnis und ganz geht genau mit den Patienten anders um. Da war ich über die Maßen so enttäuscht, Domian. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also dann ist deine Lebensgefährtin quasi auf dem Boden verstorben, weil diese Idioten sie auf den Boden gelegt haben. Ganz genau. Was man nicht darf, wenn jemand so schwer krebskrank ist. Ganz genau. Ich hätte sie als Laie zurückholen können. Mhm. Ich habe ja gemerkt, wenn ich ihr das Gesicht massierte, dass sie die Augen wieder aufschlug. Mhm. Und dann sagten die zu mir, nichts machen, das ist normal. Mhm. Ich sag, ihr seid keine Mediziner, ihr seid Mörder. Um wie viel Uhr war das? Das war um 20 nach 6 ist sie morgens verstorben. Wie ging das dann weiter? Dann waren diese beiden Männer da, die Hausärztin, die hat dich rausgeschickt aus dem Zimmer. Wie ging es weiter? Ja, und dann hauten die ab, wie ich ihnen meine Meinung gesagt habe, da haben sie Schiss gekriegt. Mhm. Und dann sagte einer davon, wenn sie uns verklagen wollen, dann muss ich ihnen schon sagen, ich habe eine sehr gute Rechtsschutzversicherung. Mhm. Ich sage, und die werden sie auch brauchen. Mhm. Die werden sie brauchen, sage ich. Da können sie mich für ansehen. Mhm. Und da kriegte die Ärztin auch Schiss, warum ich ihr denn bedrohen würde. Ich sage, ich habe sie nicht bedroht, ich habe ihnen meine Meinung gesagt, wie ich darüber denke. Ich weiß als Laie, die hätte nicht sterben brauchen. Nicht jetzt schon. Denn sie hatte einen sehr starken Willen. Sie wollte leben. Sie wollte wirklich leben, Domian. Dann ist die Hausärztin gegangen? Die ist gegangen und hat uns dann alleine gelassen. Und dann, wie lange warst du mit deiner Lebensgefährtin dann noch alleine in der Wohnung? Bis morgens um 11 Uhr kam der Bestattungswagen. Wisst ihr was, ich habe mich auf den Boden gekniet und hat sie noch gestreichelt und alles was, ich konnte das alles nicht. Ja. Weißt du, Domian, wir haben uns ja oft auch geschützt. Mir ist das für dich total leer. Wie lange wart ihr denn zusammen, Nathan? 25 Jahre. Gibt es Kinder auch? Ja, einen Jungen und eine Tochter. Die von euch beiden aus eurer Verbindung stammen? Die Tochter ist das erste erste Junge von mir. Ach so, ja. Nun gab es die Beerdigung auch schon? Nein, diesen Mittwoch. Diesen Mittwoch. Ich schaff das nicht. Ich schaff das einfach nicht. Hast du denn jetzt ein bisschen Hilfe von irgendjemandem? Ja, die Tochter von Dortmund, die kommt schon mal, ne? Mhm. Die war heute ja auch da. Ja. Aber sonst auch niemanden? Dann kommt die ganze Verwandtschaft und alles, das ist ein großer Haufen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin total fertig. Ja, das glaube ich. Ich hätte nie gedacht, dass das so was auf mich zukommt. Weißt du, wenn man sich noch hätte darauf vorbereiten können. Aber wir konnten uns noch nicht mal verabschieden. Ja. Nicht mal verabschieden, du. Ja. Es ist schon schlimm genug, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Aber dann in diesem Umfeld. Ja, der Junge war am Weinen, der sagte, ich habe mich noch nicht mehr verabschiedet. Ja. Unter diesen Umständen dann. Nur eine Gemeinheit. Ja, absolut, das sehe ich auch so. Gebe ich dir recht. Hat diese Ärztin sich bei dir nochmal gemeldet? Nein. Mhm. Die hat sich nicht mehr gemeldet. Wobei sich das auch gehören würde, dass sie nochmal vorbeikämen und sich vielleicht sogar entschuldigen. Sie hat sich ja nicht einmal dir erklärt, ne, warum sie euch das nicht gesagt hat. Wir waren auch sogar der Meinung, also ich habe das so verstanden, als wenn ich das gar nicht wissen brauchte. Mhm. Oder ist die so drauf, dass nach dem Motto, ihr seid nicht verheiratet, dann sagt sie dir das auch nicht? Ja, so ungefähr. So, so eine ist das. Mhm. Ich hatte erst immer eine hohe Meinung von ihr. Weil sie auch immer sehr freundlich war und war vorher auch Kinderärztin gewesen und alles. Aber Nathan, das tut mir sehr, sehr, sehr leid, was du gerade gegeben hast. Bitte? Und hast du was gesagt? Ja, ich wollte dir sagen, dass mir das sehr, sehr, sehr leid tut. Und ich glaube, dass alle, die jetzt zuhören, das so aus tiefem Herzen mitempfinden können, wie dir zumute ist. Ja. Vor allen Dingen auch, dass du dich jetzt so alleine fühlst. Und, Also, Mann, ich kann das nicht mehr ertragen, wenn mir einer ein Beileid wünscht. Ich bringe das einfach nicht mehr. Ich schäme mich, wenn ich noch auf der Straße am Rollen bin. Ja, du brauchst dich aber nicht schämen. Also, da muss man sich nun wirklich nicht schämen. Das sind so ehrliche Tränen, ehrlichere Tränen gibt es überhaupt gar nicht. Dann wollte ich noch mal in der Leichenhalle. Ja. Und wollte ihr noch ihren Ring drauf tun. Ja. Aber ich vergesse. Da muss ich auch noch mal hin. Ist dir das schlimm, dorthin zu gehen? Nein. Ich habe sie mir für alles geliebt. Und aber weißt du doch, das weiß man ja immer erst hinterher. Wenn man einen Menschen liebt. Überall kommt man was vor. Und da tut einem alles leid, was man mal in bösen Worten gesagt hat. Mir tut alles. Mir tut alles nicht. Behaupte ich mir richtig damit. Nathan, jetzt sag mir nochmal bitte, du hast gerade gesagt, das eine Kind, die Tochter kümmert sich so ein bisschen. Ne? Ja, die kommt auch. Sie hat auch versprochen, jetzt Wochenende öfters zu kommen. Ja, das ist doch schon mal zumindest ein kleiner Halt. Dann bist du nicht so ganz alleine. Hast du denn zu der ein ganz gutes Verhältnis? Ja, für sie kann man sagen, ja. Und das heißt, du musst dich da auch nicht schämen, wenn du weinst bei ihr? Ja, nein, ich meine, ihr fällt das ja auch schwer. Ja, genau. Ja. Lieber Nathan, jetzt haben wir meine Störung in der Leitung. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ein bisschen redest, mit der Petra. Bist du noch da? Hallo? Oh, jetzt ist die Leitung. Hallo, Nate. Jetzt ist er weg. Wir machen das so. Ich vermute mal beinahe, dass der Akku... Ich habe einen anderen Laborat hier. Ach, Nathan, das ist aber schön, dass du da bist. Ich dachte irgendwie, der Akku wäre leer. Ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch redest. Mit der Petra. Ja, das geht, das ist gar kein Problem. Dann musst du gleich auflegen und die Petra ruft dich an. Ja, okay. Vielen Dank, Domian. Und... ich würde dir gerne noch sagen, dass es ist so schlimm, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Aber vielleicht sollte man immer vor Augen haben, wie der geliebte Mensch es am liebsten hätte, wie es dir geht. Und deine Frau, deine Freundin möchte bestimmt nicht, dass du dich zu Tode grämst. Ja, ich bin schon so verrückt geworden. Sie hat ja auf einen Anrufbeantworter auch schon mal drauf gesprochen. Ne? Das habe ich immer denselben Satz einwand schon voll gemacht, nur um ihre Stimme zu hören. Ja. Und letztendlich, ganz letztendlich, der Schmerz ist jetzt groß und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, das ist ja auch normal. Aber ganz letztendlich darfst du daran nicht verzweifeln, das würde deine Freundin nicht wollen. Deine Freundin will, dass du noch einige schöne Jahre hier hast. Und die kannst du auch haben, ohne sie zu vergessen. Im Herzen hast du sie so immer. Vergessen werde ich sie nicht. Nein. Was ist denn alles? Was ist dumm? Ich kann das einfach nicht verzeihen, wie Menschen so sein können. Das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema. Und wenn du deine eigene Trauer so ein bisschen im Griff hast, dann lass dich mal von einem Rechtsanwalt beraten, was man da tun kann. Ich finde, solchen Leuten soll auch das Handwerk gelegt werden. Das habe ich denen ja auch angedroht. Ja, der muss sich mal vorstellen. Ich habe ja mit dem Mann auch gesprochen bei dem Wagenbestellen. Ja. Ich habe das Krankheitsbild genau beschrieben. Ich sage, das ist eine schwere, krebskranke Patientin. Und die hat eine eine Krebskrampfpatientin, nennt sich das ja, ne? Also Nathan, ich würde mich damit im Moment noch nicht so beschäftigen. Du hast im Moment noch viel schwierigere Sorgen. Deine Freundin ist noch nicht beerdigt. Mach das mal so nach ein paar Wochen. Das ist dann auch noch rechtzeitig. Dann hast du vielleicht auch ein bisschen mehr den Kopf frei. Ja? Ja, danke. Jetzt leg mal bitte auf und die Petra, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Ja, danke, Domian. Alles Liebe. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. Ich bin verbunden mit Nina. Nina, 21 Jahre. Ja, hallo, Domian. Hallo, Nina. Und zwar geht es darum, ich habe vor ungefähr 8 Wochen jemanden kennengelernt. Mhm. Und zwar in der Kneipe, wo ich gekellnert habe. Mhm. Und ja, dann haben wir uns mehrmals getroffen. Dann waren wir halt irgendwie zusammen. Und vor 4 Wochen habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Moment, vor 8 Wochen kennengelernt? Ja. Seit 4 Wochen? Also ich habe ihn am 3. September kennengelernt. Ja. Und die Frauenärztin hat gesagt, das ist entstanden zwischen dem 5. und dem 10. September. Und kann er das sein? Das ist er. Ja. Schneller, ungeschützter Sex, ne? Nee, es war kein ungeschützter Sex. Es war kein ungeschützter Sex? Mehr oder weniger nicht. Also ich habe die Pille genommen. Mhm. Also ungeschützt dann schon. Die Pille genommen. Mhm. Ungeschützt im Sinne ja von safer Sex. Mhm. Also kein Kondom, das stimmt. Mhm. Ja, jetzt bin ich halt schwanger. Mhm. Das war für mich natürlich also ein ziemlich großer Schlag, weil es war erstens nicht geplant und zweitens nach so kurzer Zeit sowieso nicht. Mhm. Ich wollte eigentlich erst Februar mein Abitur auf der Abendschule nachholen. Mhm. Ja, dann musste ich ihm das ja dann auch irgendwie beichten. Mhm. Bin dann zu ihm gegangen, habe ihm das ganz ruhig und sachte versucht zu erklären und er hat sofort abgebrochen und hat gesagt, entweder das Kind geht oder du gehst. Mhm. Und für mich war eigentlich von vornherein klar, ich treibe nicht ab, weil das ist eigentlich immer in meinem Kopf gewesen, wenn ich mich damit mal irgendwie befasst habe oder so, ich treibe nicht ab. Mhm. Und ich möchte es auch nicht. Ich habe, das Kind ist entstanden und ich muss dazu stehen. Wie ist denn jetzt der ganz, ganz aktuelle Stand der Dinge? Hast du mit ihm überhaupt noch Kontakt? Ja, also sie haben so ungefähr einmal die Woche Kontakt. Dann gehe ich, also ich versuche ihn ständig anzurufen und ich versuche ihn ständig halt zu sagen, komm, lass es uns doch versuchen und hier und da. Mhm. Und er sagt immer, nein, das hat mit meinem ersten Kind schon nicht geklappt. Das ist jetzt, der hat einen Sohn, der ist 13 Jahre alt. Mhm. Mhm. Wie alt ist denn der Mann? 37. 37, mhm. Und jetzt gesagt, da wird es mit dem zweiten auch nicht klappen. Da habe ich gedacht, das ist Quatsch, weil das Kind ist von einer anderen Frau und das ist 13 Jahre her. Du kannst dich von vornherein die Sachen immer an den Nagel hängen, du musst auch versuchen können. Was heißt denn, es hat nicht geklappt mit dem ersten Kind? Ja, also er hat sich darum schon nicht gekümmert. Ach so, Und ist schlimm genug, ne? Dann könnte es ja, jetzt an einem anderen Kind gut machen, ne? Sicher ist das schlimm genug. Und ich habe auch versucht halt, herauszufinden, woran es denn liegt, aber ich komme überhaupt nicht dahin. Wie ist denn eure Beziehung eigentlich im Moment? Ist das eine Beziehung oder irgendwie also nicht? Ich rede mir ein, dass es eine Beziehung ist, aber eigentlich ist es keine. Einmal in der Woche und wenn ihr dann nur immer darüber redet? Also. Mhm. Du willst er blockt ab. Er blockt ab. Mhm. Total. Und du hältst diese Drohung für realistisch, wenn du dich für das Kind entscheidest, dass er weg ist? Ja, auf alle Fälle. Nein, er hat es mir auch mehrfach noch per SMS geschrieben. Mhm. Dann kannst du den Typ eigentlich vergessen, Nina. Muss ich mal so hart sagen. Ich weiß, und das ist es ja. Also es ist leichter gesagt wie getan. Ne? Mhm. Weil, hört sich auch bestimmt ganz komisch an, aber ich kenne ihn erst sehr, sehr kurz, aber ich mag ihn auch sehr, sehr doll, oder ich mochte ihn sehr, sehr doll. Mhm. Ich habe mich da sehr, sehr schnell in was hereingesteigert. Macht er dir Vorhaltungen auch, nach dem Motto, jetzt hängst du mir ein Kind überhaupt an? Nicht, das nicht. Überhaupt gar nicht. Er hat auch gar nicht das Ganze angezweifelt. Mhm. Kein einziges Mal. Und er ist sich, er glaubt es auch, dass er der Vater ist. Ja, glaubt er. Das ist kein Thema. Ich habe auch mal probiert herauszufinden, woran es liegt, ob es daran liegt, dass er dann halt Unterhalt zahlen muss oder irgendwie. Und im Nachhinein habe ich dann halt rausgefunden, also ich weiß, was er verdient. Mhm. Das habe ich durch eine Bekannte erfahren, weil deren Freund halt auch in der gleichen Firma arbeitet. Und also daran könnte es normalerweise nicht liegen. Er will einfach nur kein Kind. Nee, da habe ich mir gedacht, dass er überschuldet sein muss. Ja, das hat er mir dann vor einer Woche auch irgendwie gestanden. Ach so, dass er überschuldet ist. Also ja, irgendwie war er mal vor 10 Jahren Spieler oder so. Ach so, das heißt, also es liegt doch ein bisschen auch am Geld. Ja, und er hat das Ganze halt abgestritten am Anfang. Und ich denke mal, das ist einfach der Hauptgrund. Ja, ja. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich da jetzt halt verhalten soll. Naja, also die erste große Entscheidung ist ja erstmal für dich gefallen, du willst für das Kind haben. Für mich ist die erste Entscheidung so gefallen, sicherlich. Und irgendwann, ich meine, das ist ein 37-jähriger, hocherwachsener Mann. Genau. Muss er das Rückgrat haben, für sich eine klare Entscheidung zu fällen. Und wenn er das weiterhin so permanent sagt, dass er dich oder das Kind will, oder wie er sich ausgedrückt hat, das Kind eben nicht will, dann spricht so viel gegen diesen Mann, Nina. Es spricht so ganz viel gegen ihn, ja. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie man mit seinem Mann dann überhaupt eine glückliche Beziehung haben könnte. Mensch, Nina, meine Sendung ist vorbei. Willst du vielleicht auch noch mal kurz einen Rat von meiner Psychologin einholen? Wäre nicht schlecht, ne? Leg mal auf, wir rufen gleich an. Ja, tschüss. Danke. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Team. Thomas Reinke, Wolfgang Spielkowski, Roland Lohr, Leo Scholten, Tim Stienauer, Thorsten Palut, Cornelia Brückner und Peter Ostjanowski. Nächste Woche haben wir ein Thema. Das schaffe ich jetzt nicht mehr zu sagen. Ich sage einfach nur Tschüss. Bis Montag. Nacht von Montag auf Dienstag sind wir wieder da. Macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.